Abschnitt 8 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 1, Kapitel 8. Erster Teil. Nachdem Sachar hinter Tarantjew und Alexejew die Tür geschlossen hatte, setzte er sich nicht auf die Ofenbank, in der Erwartung, der Herr würde ihn gleich rufen, da er gehört hatte, dass Ilja Iljitsch zu schreiben vorhatte. Doch in Oblomows Arbeitszimmer war alles still, wie in einem Grab. Sachar sah durch eine Spalte hinein, und was bot sich seinen Blicken dar? Ilja Iljitsch lag auf dem Sofa und stützte den Kopf auf die Handfläche. Vor ihm lag ein Buch. Sachar öffnete die Tür. »Warum liegen Sie wieder?« fragte er. »Störe mich nicht, du siehst, ich lese«, sagte Oblomow lakonisch. »Es ist Zeit, dass Sie sich waschen und schreiben«, sagte Sachar, ohne sich abweisen zu lassen. »Ja, es ist wirklich Zeit«, sagte Ilja Iljitsch, zur Besinnung kommend. »Gleich, geh nur. Ich werde noch nachdenken.« »Wann hat er es nur fertig gebracht, sich wieder hinzulegen?« brummte Sachar auf die Ofenbank springend. »Da hat er sich aber beeilt.« Oblomow hatte unterdessen die von der Zeit vergilbte Seite zu Ende gelesen, auf der er seine Lektüre vor einem Monat unterbrochen hatte. Er legte das Buch wieder auf seinen Platz, gähnte und vertiefte sich in den nicht zu bannenden Gedanken über das doppelte Malheur. »Was für eine Langeweile«, flüsterte er, seine Beine streckend und wieder einziehend. Er hatte Lust, sich den Träumen und dem Nichtstun hinzugeben. Er richtete die Augen auf den Himmel und suchte die geliebte Sonne, doch sie stand gerade im Zenit und überflutete die Kalkwand des Hauses, hinter dem sie abends vor Oblomows Fenster unterging, mit ihrem blendenden Licht. »Nein, zuerst die Arbeit«, dachte er voller Strenge. »Und dann...« Der ländliche Morgen war längst vorüber, und der Petersburger neigte sich seinem Ende zu. Zu Ilja Iljitsch drang das Gewirr von menschlichen und nichtmenschlichen Stimmen von draußen herein, der Gesang wandernder Künstler, der meistens von Hundegebell begleitet wurde. Man zeigte auch mehr Tiere und brachte und bot alle möglichen Verkaufsartikel an. Er legte sich auf den Rücken und verschränkte beide Hände unter dem Kopf. Ilja Iljitsch nahm das Ausarbeiten des Gutsplanes in Angriff. Er ließ im Geiste rasch ein paar ernste, grundlegende Fragen bezüglich der Abgaben und des Pflügens vorübergleiten, erfand eine neue strenge Maßregel gegen die Faulheit und das Vagabundieren der Bauern und ging zur Einrichtung seines eigenen Lebens auf dem Gut über. Ihn beschäftigte das Bauen eines Landhauses. Er verweilte mit Vergnügen ein paar Minuten lang bei der Einrichtung der Räume, bestimmte die Länge und Breite des Speise- und des Billardzimmers, überlegte es sich, wohin er die Fenster seines Arbeitszimmers verlegen sollte, dachte sogar an die Möbel und die Teppiche. Dann verteilte er die Seitenflügel des Hauses nach der Zahl der Gäste, die er zu empfangen beabsichtigte, räumte den Ställen, Scheunen, Gesindestuben und verschiedenen anderen Nebenbauten Platz ein. Endlich ging er zum Garten über. Er beschloss, alle alten Linden und Eichen, so wie sie waren, zu lassen, die Apfel- und Birnbäume zu vernichten und stattdessen Akazien zu pflanzen. Er dachte auch über einen Park nach, nachdem er aber im Geiste einen annähernden Kostenüberschlag gemacht hatte, fand er, dass die Sache zu teuer sei, verschob diesen Plan auf später und ging zu dem Blumengarten und den Glashäusern über. Jetzt erwachte in ihm der verlockende Gedanke an das zukünftige Obst so lebhaft, dass er sich plötzlich sich auf seinem Gut vorstellte, nachdem alles schon nach seinem Plan eingerichtet wäre und er dort beständig leben würde. Er träumte davon, dass er an einem Sommerabend auf der Terrasse am Teetische unter dem für die Sonne undurchdringlichen Schatten der Bäume mit einer Pfeife sitze, träge den Rauch einziehe und die sich hinter den Bäumen eröffnende Landschaft die Kühle und Stille genieße, und in der Ferne breiten sich die gelben Felder aus, die Sonne sinkt hinter den wohlbekannten Birkenhain und rötet den spiegelglatten Teich. Aber den Feldern steigt Dampf auf, es wird kühl, die Bauern gehen haufenweise nach Hause, die müßige Dienerschaft sitzt am Haustor, von dort tönen lustige Stimmen, Lachen und Balalaika-Spiel herüber, die Mädchen spielen Haschen, um ihn herum tollen seine Kleinen, kriechen ihm auf die Knie, hängen sich an seinen Hals. Am Samovar sitzt die Königin all dessen, was ihn umgibt, seine Gottheit. Eine Frau, seine Frau. Und unterdessen leuchten aus dem mit eleganter Einfachheit eingerichteten Speisezimmer einladende Lichter heraus, und drin wird der große runde Tisch gedeckt. Der zu seinem Majordomus ernannte Sacher, der schon einen ganz grauen Backenbart hat, deckt den Tisch, stellt das angenehm tönende Kristall auf und legt das Silber herum, wobei er jeden Augenblick bald ein Glas, bald eine Gabel zu Boden wirft. Dann setzt man sich zum reichlichen Abendbrot. Da sieht er auch seine Jugendkameraden, seinen unveränderlichen Freund Stolz und andere bekannte Gesichter. Dann begibt man sich zur Ruhe. Oblomows Gesicht rötete sich vor Glück. Der Traum war so licht, lebendig und poetisch. Er fühlte auf einmal eine wahre Sehnsucht nach Liebe und stillem Glück, und es dürstete ihn plötzlich, die Felder und Hügel seiner Heimat zu sehen und sein Haus, seine Frau und seine Kinder zu haben. Nachdem er etwa 5 Minuten auf dem Gesicht gelegen hatte, wandte er sich langsam wieder auf den Rücken um. Sein Gesicht leuchtete von einem sanften, rührenden Gefühl auf. Er war glücklich. Er streckte seine Beine langsam und behaglich aus, so dass seine Beinkleider sich ein wenig hinaufschoben, doch er bemerkte diese kleine Nachlässigkeit gar nicht. Die gefälligen Träume trugen ihn leicht und frei, weit in die Ferne. Jetzt gab er sich seinem Lieblingsgedanken ganz hin. Er dachte an die kleine Kolonie von Freunden, die sich in kleinen Dörfchen und Farmen, 15 bis 20 Werst von seinem Gut entfernt, niederlassen würden, daran, wie sie sich der Reihe nach täglich versammeln würden, um zusammen zu Mittag zu essen, zu soupieren und zu tanzen. Er sah nur heitere Tage und heitere, lachende, runde, rotbackige Gesichter mit einem Doppelkinn, deren Besitzer sich eines unverwüstlichen Appetits erfreuten. Es würde ewiger Sommer, ewiger Frohsinn herrschen, man würde gut essen und süß faulenzen. »Gott, ach Gott«, sagte er aus der Fülle seines Glückes heraus und erwachte. Vom Hof ertönte es 5-stimmig herein. »Kartoffeln, Sand, brauchen Sie keinen Sand? Kohlen, Kohlen, steuern Sie, gütige Herrschaften, zur Erbauung eines Gotteshauses bei!« Aus dem benachbarten Neubau drang das Klopfen der Hacken und das Schreien der Arbeiter herüber, und auf der Straße hörte man die Wagen rasseln. Überall Stimmen und Bewegung. »Ach«, seufzte Ilja Iljitsch schmerzlich auf, »was das für ein Leben ist! Wie abscheulich dieser Großstadtlärm ist! Wann wird denn das ersehnte paradiesische Leben beginnen? Wann komme ich in die Felder und die vertrauten Wälder?« dachte er. Jetzt würde er gern unter einem Baum auf dem Gras liegen, durch die Äste hindurch auf die Sonne blicken und zählen, wie viel Vögel sich auf die Zweige setzen. Und dann bringt irgendein rotbackiges Dienstmädchen mit nackten, runden und weichen Ellenbogen und einem sonnengebräunten Hals bald das Mittagessen und bald das Frühstück herein. Die Schelmin senkt die Augen und lächelt. Wann denn diese Zeit? Und der Plan, der Dorfschulze und die Wohnung, tauchte es in seinem Gedächtnis auf. »Ja, ja«, sagte Ilja Iljitsch, »gleich, sofort.« Oblomow erhob sich rasch und richtete sich auf dem Sofa auf, ließ dann die Füße vom Sofa herabgleiten, schlüpfte auf einmal in beide Pantoffeln hinein und blieb eine Weile so sitzen. Dann erhob er sich endgültig und blieb ein paar Minuten lang sinnend stehen. »Sacher! Sacher!« schrie er laut, auf den Tisch und das Tintenfass blickend. »Was ist denn?« hörte man mit dem Sprunge zugleich. »Weh mich nur meine Beine tragen!« »Sacher«, wiederholte Ilja Iljitsch sinnend, ohne den Blick vom Tisch zu wenden. »Höre einmal, Bruder«, begann er auf das Tintenfass hinweisend, versank aber, ohne den Satz zu vollenden, in seine Gedanken. Jetzt streckten sich seine Arme nach oben aus, die Knie sanken ein, er begann sich zu strecken, zu gähnen. »Wir hatten dort noch«, begann er langsam, sich noch immer streckend, »ein Stück Käse und gib mir Madeira. Es ist noch weit bis zum Mittagessen und ich werde jetzt ein wenig frühstücken.« »Wo hatten wir einen?« sagte Sacher. »Es ist nichts geblieben.« »Wieso ist nichts geblieben?« unterbrach ihn Ilja Iljitsch. Ich erinnere mich ganz genau, es war noch ein so großes Stück da. Nein, nein, es ist gar nicht zurückgeblieben, wiederholte Sacha beharrlich. Es war noch etwas da, sagte Ilja Iljitsch. Nein, antwortete Sacha. Nun, dann kaufe Käse. Geben Sie mir Geld? Dort liegt kleines Geld, nimm es. Hier ist nur 1,40 Rubel und ich brauche 1,60 Rubel. Dort waren noch Kupfermünzen. Ich habe keine gesehen, sagte Sacha, von einem Fuß auf den anderen tretend. Es war Silber da, das liegt hier noch. Es waren aber keine Kupfermünzen dabei. Es waren welche dabei. Gestern hat sie der Hausierer mir selbst in die Hand gegeben. Ich war dabei, sagte Sacha. Ich habe gesehen, dass er Kleingeld gegeben hat. Ich habe aber keine Kupfermünzen gesehen. Vielleicht hat Tarantjew sie genommen, dachte Ilja Iljitsch unschlüssig. Aber nein, der hätte auch das Kleingeld genommen. Was gibt es also sonst noch? Fragte er. Gar nichts. Ich muss Anissja fragen, ob der gestrige Schinken noch da ist, sagte Sacha. Soll ich ihn bringen? Bringe, was da ist. Wieso ist denn sonst nichts geblieben? Nun, es ist eben nichts geblieben, sagte Sacha und ging. Und Ilja Iljitsch spazierte langsam und sinnend im Zimmer herum. Ja, ich habe viele Sorgen, sagte er leise. Zum Beispiel der Plan, wie viel Arbeit er noch erfordert. Und es ist doch ein Stück Käse übrig geblieben, fügte er sinnend hinzu. Sacha hat ihn aufgegessen und sagt, dass keiner da war. Und wo sind die Kupfermünzen hingekommen? Sagte er, mit der Hand auf dem Tisch herumtastend. Nach einer Viertelstunde stieß Sacha die Tür mit dem Präsentierbrett auf, das er in beiden Händen hielt, und wollte, als er im Zimmer war, die Tür mit dem Fuß zuschlagen, doch er hatte falsch gezielt und traf den leeren Raum. Das Weinglas fiel herab, ihm folgte der Pfropfen der Karaffe und eine Semmel. »Du kannst keinen Schritt machen, ohne dass so etwas vorkommt«, sagte Ilja Iljitsch. »Nun, so hebe doch das, was du fallen gelassen hast, auf. Er steht noch da und bewundert es.« Sacha beugte sich mit dem Präsentierteller herab, um die Semmel aufzuheben, bemerkte aber, als er sich niedergekauert hatte, dass seine beiden Hände beschäftigt waren und er nichts hatte, womit er die Semmel aufheben konnte. »Nun, hebe es einmal auf«, sagte Ilja Iljitsch spöttisch. »Nun also, warum tust du es denn nicht?« »Oh, dass euch der Teufel hole, ihr Verfluchten!« wandte sich Sacha wütend an die herabgeworfenen Gegenstände. »Wo kommt es denn vor, dass knapp vor dem Mittagessen gefrühstückt wird?« Er stellte das Präsentierbrett hin und hob alles, was ihm heruntergefallen war, vom Fußboden auf. Er nahm die Semmel, blies sie ab und legte sie auf den Tisch. Ilja Iljitsch begann zu frühstücken, und Sacha blieb in einiger Entfernung stehen und blickte ihn von der Seite an, als hätte er vor, etwas zu sagen. Aber Oblomow frühstückte, ohne ihm die geringste Beachtung zu schenken. Sacha räusperte sich zweimal. Oblomow sah sich noch immer nicht um. »Der Verwalter hat soeben wieder herübergeschickt«, begann Sacha endlich schüchtern. »Er sagt, der Baumeister war bei ihm. Er fragt, ob er unsere Wohnung anschauen darf. Es ist alles des Umbaus wegen.« Ilja Iljitsch aß, ohne ein Wort zu erwidern. »Ilja Iljitsch«, sagte Sacha nach einer Weile noch leiser. Ilja Iljitsch gab sich den Anschein, als hörte er nichts. »Man fordert, dass wir nächste Woche ausziehen«, krächzte Sacha. Oblomow trank ein Glas Wein und schwieg. »Was sollen wir denn anfangen, Ilja Iljitsch?« fragte Sacha fast flüsternd. »Habe ich dir denn nicht verboten, mir davon zu sprechen?« sagte Ilja Iljitsch streng, erhob sich und kam auf Sacha zu. Dieser wich vor ihm zurück. »Was du für ein giftiger Mensch bist, Sacha«, fügte Oblomow überzeugt hinzu. Sacha fühlte sich verletzt. »Aber«, sagte er, »ich bin giftig. Warum bin ich denn giftig? Ich habe niemand umgebracht.« »Natürlich bist du giftig«, wiederholte Ilja Iljitsch. »Du vergiftest mir das Leben.« »Ich bin nicht giftig«, sagte Sacha. Warum lässt du mir mit der Wohnung keine Ruhe? Was soll ich denn tun? Und was soll ich denn tun? Sie wollten doch dem Hausherrn schreiben. Ich werde ihm auch schreiben, warte nur, aber das geht doch nicht so schnell. Sie sollten ihm jetzt gleich schreiben. Jetzt, jetzt, ich habe noch Wichtigeres zu tun. Du glaubst, das ist wie Holzhacken. 1, 2, 3? Da, sagte Oblomow, die trockene Feder in das Tintenfass tauchend. Es ist ja gar keine Tinte drin. Wie soll ich schreiben? Ich werde gleich Quas hineintun, sagte Sachar, nahm das Tintenfass in die Hand und ging damit rasch ins Vorzimmer, während Oblomow nach Papier zu suchen begann. Ich glaube, es ist auch kein Papier da, sprach er zu sich selbst, in der Schublade herumstöbernd und auf dem Tisch herumtastend. Nirgends. Ach, dieser Sachar, er ist unerträglich. Und du willst kein giftiger Mensch sein? Sagte Ilja Iljitsch zu Sachar, der wieder hereinkam. Du kümmerst dich um gar nichts. Weshalb ist kein Papier im Hause? Was ist denn das für eine Plage, Ilja Iljitsch? Ich bin ein Christ. Warum sagen Sie, dass ich giftig bin? Was Ihnen einfällt, ich soll giftig sein. Wir sind beim alten Herrn geboren und aufgewachsen. Er hat uns Hund zu schimpfen und bei den Ohren zu reißen geruht. Wir haben aber nie ein solches Wort gehört. Er hat sich so etwas nicht ausgedacht. Das ist ja eine Sünde. Da ist Papier, bitte. Er nahm von der Etagere einen halben Bogen grauen Papiers herab und reichte es ihm. Kann man denn darauf schreiben? Fragte Oblomow, das Papier fortwerfend. Ich habe damit für die Nacht mein Glas zugedeckt, um zu verhindern, dass etwas Giftiges hineinkommt. Sacha wandte sich ab und blickte auf die Mauer. Nun, da kann man nichts machen. Gib her, ich schreibe das Konzept und Alexejew schreibt es dann ab. Ilja Iljitsch setzte sich an den Tisch und schrieb schnell, Euer Wohlgeboren. Wie schlecht die Tinte ist, sagte er. Passe nächstes Mal besser auf und erfülle deine Pflichten, wie es sich gehört. Er dachte ein wenig nach und begann dann wieder zu schreiben. Die Wohnung, welche ich im 2. Stock des Hauses gemietet habe, in welchem Sie einiges umzubauen beabsichtigen, entspricht vollkommen meiner Lebensweise und den von mir infolge des langen Wohnens in diesem Hause angenommenen Gewohnheiten. Durch meinen Leibeigenen Sachar Trofimow benachrichtigt, dass Sie mir mitzuteilen befohlen haben, dass die von mir gemietete Wohnung... »Das ist ungeschickt«, sagte er. »Hier steht zweimal, das und dort zweimal, welche?« Er murmelte vor sich hin und stellte die Worte um. Dann sah er, dass welcher sich auf Stock bezog. Das ging wieder nicht. Er änderte das, so gut es ging, und begann darüber zu grübeln, wie er die Wiederholung von »das« vermeiden könnte. Bald strich er ein Wort durch, bald schrieb er es wieder hin. Er stellte »das« dreimal um, doch dabei kam entweder ein Unsinn oder die Nachbarschaft eines zweiten »das« heraus. »Man kann dieses zweite »das« gar nicht loswerden«, sagte er ungeduldig. »Ach, zum Teufel mit diesem Brief! Ich soll mir wegen solcher Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, Geschäftsbriefe zu schreiben. Und jetzt ist es schon bald 3 Uhr.« »Sacha, da hast du es.« Er zerriss den Brief in 4 Stücke und warf sie zu Boden. »Hast du's gesehen?« fragte er. »Ich hab's gesehen«, antwortete Sachar, die Papierschnipsel aufhebend. »Also, lass mich jetzt mit der Wohnung in Ruhe.« »Und was hast du da?« »Die Rechnungen.« »Ach, du mein Gott, du quälst mich zu Tode. Nun, wie viel steht da? Sag's schnell.« »Der Schlechter bekommt 86 Rubel 54 Kopeken.« Ilja Iljitsch schlug die Hände zusammen. »Bist du verrückt? Der Schlechte allein bekommt einen solchen Haufen Geld?« »Wir haben seit 3 Monaten nicht gezahlt. Da kann sich schon ein Haufen ansammeln. Hier steht es drin. Man hätte es nicht gestohlen.« »Und du willst nicht giftig sein?« sagte Oblomow. »Du hast für 1 Million Fleisch gekauft. Wie kannst du so viel in dich hineinbringen? wenn man wenigstens etwas davon hätte.« »Ich hab's nicht aufgegessen«, gab Sachar Barsch zur Antwort. »Nein, du hast's nicht gegessen.« »Warum werfen Sie mir mein Essen vor? Da, sehen Sie!« Und er streckte ihm die Rechnungen hin. »Nun, wem noch?« fragte Ilja Iljitsch, die fettigen Hefte ärgerlich von sich stoßend. »Noch 121 Rubel, 18 Kopeken dem Bäcker und Gemüsehändler.« »Das ist ja der Ruin! Das ist unerhört!« sagte Oblomow ganz außer sich. »Bist du denn eine Kuh, dass du so viel Grünzeug zusammenkaufst?« »Nein, ich bin ein giftiger Mensch«, bemerkte Sachar bitter, sich gänzlich vom Herrn abwendend. »Wenn Sie Michail Andrejewitsch nicht zu sich lassen würden, hätten wir weniger verbraucht«, fügte er hinzu. »Nun, wie viel macht also das Ganze aus? Rechne«, sagte Ilja Iljitsch und begann selbst zu rechnen. Sachar zählte an seinen Fingern herum. »Zum Teufel, was für ein Unsinn herauskommt, jedes Mal etwas anderes«, sagte Oblomow. »Nun, wie viel hast du herausgebracht? 200?« »Warten Sie, lassen Sie mir Zeit«, sagte Sachar, die Augen schließend und brummend. »18er und 10 Zehner sind 18 und 2 Zehner.« »Nun, du wirst so niemals fertig«, sagte Ilja Iljitsch. »Geh in dein Zimmer und gib mir morgen die Rechnung. Sorge auch für Papier und Tinte.« »So ein Haufen Geld. Ich habe gesagt, man soll nach und nach zahlen. Er geht aber immer darauf aus, alles auf einmal zu begleichen. Ist das ein Volk?« 250 Rubel, 72 Kopeken«, sagte Sachar, als er mit dem Zusammenrechnen fertig war. »Geben Sie mir das Geld.« »Aber natürlich, sofort.« »Wart nur noch. Ich werde morgen nachrechnen.« »Wie Sie wollen, Ilja Iljitsch, aber man verlangt das Geld. Nun, lass mich nur in Ruhe. Wenn ich sage morgen, dann kriegst du's auch morgen. Geh in dein Zimmer, ich habe zu tun. Ich habe größere Sorgen.« Ilja Iljitsch setzte sich in den Sessel hinein, zog die Füße hinauf und wollte sich gerade in seine Gedanken versenken, als ein Läuten ertönte. Es erschien ein kleiner Mann mit einem mäßigen Bäuchlein, mit einem weißen Gesicht, roten Backen und einer Glatze, die im Nacken mit schwarzen, dichten Haaren wie mit Fransen verbrämt war. Die Glatze war rund, rein und glänzte so, als wäre sie aus Elfenbein geschnitzt. Das Gesicht des Gastes zeichnete sich durch einen besorgten, aufmerksamen Ausdruck allem gegenüber, was er anblickte, durch einen reservierten Blick, durch ein gemäßigtes Lächeln und einen bescheidenen, offiziellen Ausdruck aus. Er trug einen bequemen Frack, der sich beinahe bei einer bloßen Bewegung schon weit und behaglich öffnete wie ein Tor. Seine Wäsche war, wie um mit der Glatze zu harmonieren, von blendendem Weiß. Er trug auf dem Zeigefinger der rechten Hand einen großen, massiven Ring mit irgendeinem dunklen Stein. »Doktor, durch welche Schicksalsfügung kommen Sie?« rief Oblomow aus, dem Gast die eine Hand hinstreckend und ihm mit der zweiten einen Sessel hinschiebend. »Es dauerte mir zu lange, dass Sie immer gesund sind und mich nicht holen lassen. Darum komme ich selbst«, antwortete der Doktor scherzhaft. »Nein«, fügte er dann ernsthaft hinzu, »ich war oben bei Ihrem Nachbarn und bin bei der Gelegenheit nachschauen gekommen, wie es Ihnen geht.« »Danke. Und was ist mit dem Nachbar? Was mit ihm ist? Die Sache wird sich 3, 4 Wochen, vielleicht auch bis zum Herbst hinziehen. Und dann steigt das Wasser in die Brust. Das bekannte Ende. Nun, und wie geht es Ihnen?« Oblomow schüttelte traurig den Kopf. »Schlecht, Doktor. Ich habe selbst daran gedacht, Sie um Rat zu fragen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Magen arbeitet fast gar nicht. Ich fühle einen Druck unter der Herzgrube. Mich quält Sodbrennen. Ich atme schwer«, zählte Oblomow mit kläglicher Stimme auf. »Geben Sie mir die Hand«, sagte der Doktor, griff nach dem Puls und schloss für einen Augenblick die Augen. »Husten Sie?«, fragte er. »In der Nacht besonders, wenn ich soupiert habe.« »Leiden Sie an Herzklopfen, an Kopfschmerzen?« Der Doktor stellte noch ein paar ähnliche Fragen, neigte dann seine Glatze und versank in ein tiefes Nachdenken. Nach 2 Minuten hob er plötzlich den Kopf und sagte mit entschlossener Stimme, Wenn sie noch 2, 3 Jahre in diesem Klima leben, immer liegen, fettes und schwer verdauliches essen, werden sie an Schlagfluss sterben. Oblomow fuhr zusammen. Was soll ich denn tun? Helfen Sie mir um Gottes Willen, sagte er. Dasselbe, was die anderen tun, ins Ausland reisen. Ins Ausland, wiederholte Oblomow erstaunt. Ja, warum denn nicht? Aber ich bitte Sie, Doktor, ins Ausland. Wie kann man denn das? Warum soll man denn nicht hinreisen? Oblomow richtete die Augen schweigend auf sich selbst, dann auf sein Arbeitszimmer und wiederholte mechanisch, ins Ausland. Was hindert Sie denn daran? Was mich hindert? Alles. Wieso alles? Haben Sie denn kein Geld? Ja, ja, ich habe wirklich kein Geld, sagte Oblomow lebhaft. Durch dieses so natürliche Hindernis erfreut, hinter das er sich ganz mit Haut und Haar verstecken konnte. Schauen Sie einmal, was der Dorfschulze mir schreibt. Wo ist der Brief? Wo habe ich ihn hingelegt? Sacher! Gut, gut, sagte der Doktor. Das geht mich nichts an. Meine Pflicht ist, Ihnen zu sagen, dass Sie die Lebensweise, den Ort, die Luft, die Beschäftigung, alles verändern müssen. Gut, ich werde es mir überlegen, sagte Oblomow. Wohin soll ich denn fahren und was soll ich tun? Fahren Sie nach Kissingen, begann der Doktor. Verleben Sie dort den Juni und Juli. Trinken Sie den dortigen Brunnen. Dann begeben Sie sich in die Schweiz oder nach Tirol und machen eine Traubenkur durch. Dort verbringen Sie den September und Oktober. Zum Teufel auch nach Tirol, flüsterte Ilja Iljitsch kaum hörbar. Dann irgendwohin, in eine trockene Gegend, vielleicht nach Ägypten. Das auch noch, flüsterte Oblomow. Beseitigen Sie die Sorgen und Unannehmlichkeiten. Sie haben gut reden, bemerkte Oblomow. Sie bekommen keine solchen Briefe vom Dorfschulzen. Sie müssen auch die Gedanken verscheuchen, fuhr der Doktor fort. Die Gedanken? Ja, geistige Anstrengung. Und der Plan der Gutseinrichtung? Ich bitte Sie, bin ich denn ein Holzklotz? Wie Sie wollen. Es ist meine Pflicht, Sie zu warnen. Sie müssen auch den Leidenschaften aus dem Wege gehen. Sie sind der Kur hinderlich. Sie müssen sich bestreben, sich durch Reiten, Tanzen, durch mäßige Bewegung in der freien Luft und durch angenehme Gespräche, besonders mit Damen, zu zerstreuen, damit das Herz nur von angenehmen Empfindungen und nicht zu stark zum Klopfen gebracht wird. Oblomow lauschte ihm mit gesenktem Kopfe. Dann? Fragte er. Dann vermeiden Sie es vor allem, zu lesen und zu schreiben. Mieten Sie eine Villa, deren Fenster nach dem Süden gerichtet sind. Schaffen Sie sich viel Blumen an und bestreben Sie sich, Musik und Frauen in der Nähe zu haben. Und wie soll die Nahrung sein? Meiden Sie das Fleisch und überhaupt jede tierische Nahrung, auch die mehligen und salzigen Speisen. Sie können eine leichte Bouillon und Gemüse essen. Nehmen Sie sich aber in Acht, jetzt droht fast überall die Cholera, so dass man vorsichtig sein muss. Sie können 8 Stunden täglich gehen. Kaufen Sie sich ein Gewehr. Oh Gott, stöhnte Oblomow. Endlich, schloss der Doktor, reisen Sie für den Winter nach Paris und zerstreuen Sie sich dort ohne Bedenken im Wirbel des Lebens. Fahren Sie vom Theater zum Ball, in die Maskerade, aufs Land, auf Besuch, damit um Sie herum Freude, Lärm, Lachen sind. Brauche ich vielleicht noch etwas? Fragte Oblomow mit schlecht zurückgehaltenem Ärger. Der Doktor sah nach. Vielleicht sollten Sie noch mehr Luft einatmen. Schiffen Sie sich in England ein und fahren Sie bis nach Amerika. Er erhob sich und verabschiedete sich. Gut, gut, ich befolge es sicher, antwortete Oblomow sarkastisch, ihn hinausbegleitend. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im Januar 2025.